Kundgabe 2840. Empfangen durch Bertha Dudde am 7.8.1943. Gottes Schutz den Verzagten und Kleinmütigen. Schwer ist die Aufgabe derer, die mir dienen wollen. Doch immer wird meine Kraft und Gnade mit ihnen sein. Immer werde ich ihnen beistehen. Und immer werden sie meine führende Vaterhand erkennen. Sie werden manch harte Glaubensprobe zu bestehen haben und immer wieder neue Kraft benötigen, um allen Widerständen begegnen zu können. Meiner Führung aber können sie stets gewiss sein. Und also leite ich sie über Klippen und Gestein, über Disteln und Dornen hinweg, immer den rechten Pfad, der nach oben führt, mir entgegen. Mein Geist wird stets mit ihnen sein. Und meine Stimme werden sie ständig in sich vernehmen, die sie stärken, trösten oder rufen wird. Und so sie mich nicht zu vernehmen vermögen, werde ich stärker pochen an ihre Herzenstür. Und ihre Bangigkeit und Zaghaftigkeit wird weichen, so sie davon befallen sind. Ihr Glaube wird gestärkt sein und jegliche Schwäche wird von ihnen fallen. Und so höret meine Stimme, ihr, die ihr mutlos oder kleinmütig seid. Ich lasse keinen fallen, der für mich streiten will. Ich gebe euch mein Wort als Zeichen meiner immerwährenden Liebe. Und diese Liebe lässet euch wahrlich nicht in der Not der Seele. Sie hilft euch in jeder Willensschwäche, denn ich weiß um euren Willen, mein zu sein und mir zu dienen. Eure Aufgabe ist nicht leicht, und doch werdet ihr sie erfüllen, solange ihr in jeder Not der Seele zu mir flüchtet. Ich werde eure Kraft vermehren, und immer wieder werdet ihr den Kampf für mich aufnehmen können, neu gekräftet und voller Zuversicht, dass ihr ihn bestehen werdet. Ihr lebt mitten in einer Welt, die keinen Zusammenhang mehr haben will mit mir und die darum voller finsterer Gedanken ist. Und diese Finsternis will auch euch umschatten. Sie will das Licht zum Verlöschen bringen, das in euch leuchtet, durch eure Liebe zu mir und euren Glauben an mich. Und die Finsternis sucht euch darum zu verschlingen. Und es sind dies die Kämpfe und Widerstände, die euch bedrücken und verzagt machen. Ihr aber sollt wissen, dass ich, das Licht selbst, neben euch stehe und die Finsternis gegen mich nichts ausrichten kann. Ihr sollt wissen, dass ihr im Bereich meiner Lichtstrahlung steht und ihr darum ebenso gefeit seid gegen die Bemühungen der Finsternis. Und darum wird es nie gelingen, dass die Finsternis euch verderbet, solange ihr im Herzen nach mir Verlangen traget. Und habt ihr euch einmal mir ergeben und mir euren Willen und eure Dienste angetragen, so bleibet ihr auch ewiglich mein Eigentum, das der Gegner mir nimmermehr streitig machen kann. Doch er wird euch bedrängen immer und immer wieder, und dies sind die inneren Kämpfe, die euch beschieden sind und euch mutlos werden lassen. Ich aber halte schützend meine Hände über euch. Ich bin euch niemals fern, auch wenn ihr euch schwach und verlassen fühlt. Große Aufgaben harren eurer noch. Und für diese müsstet ihr wohl vorbereitet werden. Ihr müsstet jeglichem Widerstand euren Willen zu mir entgegensetzen. Dann wird jener in sich selbst zerfallen, denn ihr zieht mich gleichsam als Helfer an euch heran, und meiner Macht muss alles weichen. Und darum lasset euch nicht niederdrücken, so auch die Welt um euch verfinstert ist und euer Licht verdunkeln möchte. Ich selbst leuchte euch, und meinen Strahlen kann sich auch die ärgste Finsternis nicht widersetzen. Amen.